Hip-Hop. Hip-Hop. Ja, also ich bin der Moritz aus Frankfurt. Bin 27 Jahre alt und ja, ich produziere so ein bisschen Beats seit fast 10 Jahren mittlerweile, also hobbymäßig. Und ich habe die Hip-Hop-Arena, die Website hiphoparena.de. Und da blogge ich über alles Mögliche, über Samples, wer klaut Samples von welchem Künstler etc. Dann meine Rest in Peace-Serie, wo dann die verstorbenen Künstler der 90er und 80er ja, nochmal hervorgehoben werden, damit die Jüngeren auch sozusagen nochmal sehen, okay, wer sind eigentlich die ganzen Leute da, die es berühmt gemacht haben, die es bekannt gemacht haben, die sozusagen schon irgendwie so ein, ja, die erste Latte gesetzt haben, so in Sachen Rap, in Sachen Produzieren, in allen möglichen Sachen. Graffiti habe ich jetzt weniger und Breaking, aber wenn ich da was finde, ist es auch bei mir am Start. Auf die Idee gekommen bin ich, ja, also die Domain habe ich schon seit fast 9 Jahren jetzt mittlerweile und damals habe ich irgendwas auch Hip-Hop-mäßiges draufgestellt, weiß nicht, irgendwelche auch eigene Beats damals schon von mir, die ich jetzt gar nicht mehr hören möchte eigentlich. Ja, und dann hatte ich die Domain und hatte mich dann in den Jahren davor, in dem Jahr auch damit beschäftigt, so von wegen, ja, ist es überhaupt noch Jugendkultur, was wir da früher schon hatten? Und dann habe ich immer mehr gemerkt, dass ich immer noch diese Musik von damals höre oder jetzt noch mehr höre eigentlich als früher, weil diese ganzen neuen Sachen mir eben überhaupt nicht gefallen, nur die meisten Sachen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie musst du das spread the word, also das sozusagen noch verbreiten, so dass die Jüngeren oder wer auch immer, Leute, die es einfach noch nicht kennen, das auch hören und sehen, okay, die Musik von damals ist auch sehr gut, ja, das sagt ja keiner, dass die Musik von heute alles schlecht ist, ja. Es gab damals auch scheiße Musik, genauso wie heute, nur es ist halt eine andere, völlig andere Musik, klingt einfach ganz anders. Und ja, dann war halt der Ansatz, okay, wie kann ich mich differenzieren einfach von anderen, was macht das nicht oder was macht mir, was interessiert mich persönlich, das war so auch der Hauptansatz. Und weil mich halt dieses Sample, wer hat welches Sample verwendet oder was ist überhaupt gesampled, wer hat es eigen produziert oder wer hat wie was verfremdet und es klingt dann viel besser als das Original und lauter solche Sachen. Das sind so diverse Ansatzpunkte. Ja, wann, das weiß ich leider nicht mehr so genau. Das war irgendwann Anfang, Mitte der 90er sowas, durch meinen Bruder hauptsächlich, der ist 1,5 Jahre älter als ich und hat mich musikalisch sehr beeinflusst damals. Anfangs haben wir meistens nur Metal gehört, so Sachen wie Rage Against the Machine, Sepultura und so Sachen. Und das ging dann über Such a Search, ging es dann so in die deutsche Richtung, so mit ein bisschen Rap-Einfang, so dieses Crossover, was es da, wie es damals noch hieß, so. Und da gab es dann auch diesen Judgment Day Sampler zum Beispiel und so. Und so ist man dann immer mehr so in diese Richtung gekommen, Richtung Hip-Hop und Rap. Und dann damals durch meinen besten Kumpel, Lukas, der hat mich dann mehr so in die Richtung Deutschrap gebracht. Also der kam mehr so von der Seite und und damit fing das an. Dann war ich 98, war ich mal in den USA und habe dann eine CD geschenkt bekommen von einer Gruppe, die ich damals überhaupt nicht kannte. Das war 98, die Gruppe hieß NWA, zufälligerweise. Ein Album von 1988 oder so, von Nachbars Bruder, der irgendwie DJ war und die CD nicht mehr gebraucht hat. Und ja, ich fand die ganz ziemlich geil, die Platte. Und so kam dann eins zum anderen sozusagen. Und irgendwann habe ich dann angefangen so, oder ist mir dann aufgefallen, dass die Musik von den ganzen Leuten halt eigentlich schon viel früher da war, also so die ganzen Samples halt. Und dann habe ich auch irgendwann angefangen, die Sachen zu hören, von denen die gesampelt haben und noch andere Sachen. Und so kam dann so diese Soul und Funk Geschichte sozusagen noch dazu. Also es fing ja damals an mit, also was heißt damals, massive Töne, 1, 2 und dann 5 Sterne Deluxe, Sam Deluxe und so weiter. Das waren so die Hauptprotagonisten, Stieber Twins, auch einer meiner ganz großen Favorites. Dadurch, dass wir auch in Weinheim waren, was nicht weit weg ist von Heidelberg, haben wir die auch schon 2-3 Mal da gesehen und so. Und, das sind so die Sachen, die ich damals gut getickt habe und die ich auch heute noch ticke. Ich weiß nicht, das ist halt so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen intelligenterer Rap, aber das ist mehr so, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu hochmäßig oder so, aber ist auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller, ein bisschen ausgereifter, wo die sich wirklich Gedanken machen, so welcher Rhyme kommt jetzt und wie und nicht einfach irgendwas. Hauptsache, ich sag jetzt mal irgendwie fünf Schimpfwörter oder sowas. Ich brauch diesen Flow, weißt du, einen richtigen, oder so richtig mit dem Beat halt Flow sozusagen. Das ist schon wichtig. Und das machen die ja also eher selten, sag ich jetzt mal so, diese Generation. Die deutsche Szene hat mich einfach nicht mehr so interessiert. Es war irgendwie. Das hat mich nicht mehr so angereizt irgendwie. Es gab zwar neue Leute, aber irgendwie haben die sich alle ähnlich angehört oder es war irgendwie. Die Thematik hat mich nicht so interessiert oder. Ich weiß nicht, es hat mich einfach nicht mehr angesprochen. So, ja. Warum auch immer. Von MOR habe ich auch ein Album zum Beispiel, ja, und Bill Savage und so, aber das habe ich eine Zeit lang gehört, aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal hören würde, weißt du, aber das Nas-Album, was an der Wand hängt, das könnte ich halt jederzeit auflegen oder den Wu-Tang Clan oder Outkast oder Hieroglyphics oder ich weiß nicht, ja, das beste Beispiel ist Black Sunday von Cypress Hill, ja, das ist ein Album, das legst du rein, hörst von vorne bis Ende durch und das ist einfach alles, ja. Sowas gibt es halt heute auch ganz selten. Und ja, dann die Musik von der heutigen Generation oder aus diesem Jahrzehnt sozusagen, die ist diese ganzen Synthie-Beats, wenn man das jetzt mal wieder alles, das wird ja meistens als negativ angebracht. Höre ich auch zwei, drei Sachen, ja. Aber so im Großen und Ganzen kann ich damit nicht viel anfangen, ja, weil, ja, ich weiß nicht, das ist einfach nicht. Das gefällt mir einfach nicht. Natürlich Geschmackssache, ja. Ich bin einfach mit einem anderen Stil aufgewachsen und der hat mich stark geprägt und dann damit verbinde ich diverse Sachen oder das gibt mir ein gutes Gefühl, diese Musik und ja, deswegen höre ich die jetzt immer noch. Das ist eine interessante Frage, was ich verbinde. Schwierig zu sagen. Ja, also ein lustiges und wichtiges Ereignis war auf jeden Fall diese CD, die ich in Amerika geschenkt bekommen habe. Weil der Typ hatte eigentlich so mit Hip-Hop nichts am Hut und schenkt mir halt diese krasse Original-CD von 1988. Das war auf jeden Fall, also, ja, was, also in dem Moment ist es mir halt nicht so bewusst gewesen. Ja? In dem Moment dachte ich nur so, okay, das ist eine coole CD und so. Ja? Aber so später dann irgendwann ist mir dann halt erst bewusst geworden, was das eigentlich für eine Bedeutung sozusagen hat, diese CD. Und also cool. Die Musik sozusagen damals und ja. Und ich habe es halt einfach, ich habe es einfach gehört, ohne es zu kennen, ja, ohne zu wissen, dass es Dr. Dre ist und Ice Cube und wie auch alles dabei ist, und Easy und C-Ran und so. Also das ist für mich ja, so typisch, also man hört irgendwas und dann später findet man ja erst heraus, okay, das ist eigentlich das und der gehört dazu und ja. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ich will jetzt nichts hervorheben, weil es gab diverse Konzerte, die ich gesehen habe, es gab diverse coole Platten, die ich mir gekauft habe, die ich entdeckt habe, die ich vorher nicht kannte. Ich wohne jetzt erst seit 2 Jahren in Frankfurt, von daher zu der Zeit, als ich mich am meisten damit beschäftigt habe oder damals am meisten sozusagen selbst drin war, wo wir welche selbst am meisten weg waren und so weiter. Ja, da war ich Darmstädter und da gab es halt die Darmstädter Szene. War halt so das war die lokale Szene und alles andere war halt außerhalb. Sozusagen. In Darmstadt gab es damals auch noch das Kesselhaus, das war so ein altes Industriegebäude, da waren dann irgendwelche Sachen drin. Also ich, da haben wir, glaube ich, 1-2 Mal live gesehen und auch irgendwie Dynamite Deluxe, glaube ich. Später gab es dann die Zentralstation, gibt es immer noch, die ist relativ groß. Oder halt Weinheim, da ging auch einiges. Und ich glaube auch 1-2 Mal waren wir auf irgendwelchen Jams. Wir sind einmal bis nach Kassel hochgefahren mit dem Zug 5 Stunden lang. Es war grausam samstags. Dann sind wir am nächsten Morgen, mussten wir dann irgendwie mit dem ersten Zug nach Hause fahren, hat auch wieder Stunden gedauert. Aber es hat sich gelohnt, also es war einfach cool, weil dann, ja, dabei ist SDF aufgetreten. Skulptur, Rec und Fast Forward. Und das war ein absolutes Highlight. Also es war auch wirklich ein Highlight. Und dann war irgendwie zwischendurch Pause, dann haben irgendwelche Leute angefangen zu breaken und so. Und einfach so und so, weißt du, so. Es war schon cool. Hip-Hop ist halt, ja, man kann es als Kultur sehen oder nicht. Im Endeffekt macht jeder, was er will und andere sagen, das ist Hip-Hop, aber vielleicht würde man es selbst gar nicht so definieren. Also Hip-Hop bedeutet auch offen zu sein für neue Sachen zum Beispiel. Ja. Also es gibt auch, was ich überhaupt nicht leiden kann, dass mir Leute sagen, das ist doch scheiß Rock oder das ist doch scheiß das. Ja, aber keine Ahnung, hörst du doch erstmal an, so, weißt du, so, oder guck dir das doch erstmal an oder sowas, ja. Also dieser Open-Minded-Gedanke ist ja, auch ein ganz wichtiger. Ich denke schon, dass es mich noch eine Zeit lang begleiten wird. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch irgendwann keinen Bock mehr drauf, auf die Musik oder auf keine Ahnung, fremde Leute zu treffen und mit denen Interviews zu machen oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich denke schon. Also, man muss halt sehen, was es dann im Detail bringt, aber wer weiß das schon. Also, wer weiß, was passiert.